Hallo und herzlich willkommen zu der großen Pause mit der Pausenaufsicht Felix und Nils. Das hat funktioniert, diese Einleitung. Definitiv. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unsere heutige Folge wird sich vor allem an die lieben Erstsemester richten, die Definitiv. Jetzt in Strömen, ja. In Scharen, so in, sagt man. In Rudeln, in Scharen, in Klassen, wie bei Wahlen. Genau, ja. An den Campus strömen. Und ja, wir haben ein paar Tipps auf dem dabei. Unigelände tümmeln. Genau. Ja. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Erkältung, die mich plagt. Ja. Gag für heute abgehakt. Ja, liebe Erstis, wir möchten euch zwei, drei nützliche Tipps geben. Zwei, drei Tipps, bei denen ihr vielleicht weghört. damit ihr bestmöglichst in den Uni-Alltag starten könnt. Vielleicht nicht so gleich gefrustet seid und euch auch so denkt, ja, das mit dem Studieren, das mache ich noch zwei, drei Tage länger. Natürlich, primär geht es hier an Rostocker Studenten, das so als Hinweis. Aber das ich kann glaube man auch, dass man uns woanders nicht hört. Doch, doch. Ich habe Leute aus Braunschweig, aus Braunschweig und aus Dresden hast du auch noch Leute, oder nicht? Zwei, drei vielleicht, ja. Siehst du? Also ein paar. Also wir haben auch woanders. National sind wir bereits auf Sendung. National bekannt. Definitiv. Gut. Fangen wir mal an, ne? Was ist dein erster Tipp, Nils? Mein erster Tipp. Also, die ersten Wochen, die sind immer ein bisschen hektisch. Die sind überfüllt, weil alle so denken, ich muss besonders effektiv studieren und wirklich alles besuchen, was in meinem Start-IP-Stundenplan steht. Deshalb, für alle, bringt euch Sitzkissen oder auch Stühle mit. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch so einen PC-Ball mitbringen. Die sind immer ganz lustig. Ja, das ist vor allem deshalb wichtig, immer Stühle mitzubringen, da man oft keine Seminarplätze mehr bekommt, weil die Seminare so überfüllt sind. Ja. Deswegen bringt man sich den halt selbst mit. Genau. Sind die Dozenten immer ganz toll. Wenn man auch sagt. Die Studenten. Also ich meine, das ist dann praktisch ein Stuhl weniger, der besetzt ist. Da kommen wir vielleicht auch gleich so ein bisschen zum zweiten Punkt. Wenn ihr euch mit einem Freund oder einer Freundin für ein Seminar eingeschrieben habt und ihr seid als Erste da, dann nehmt euch am besten auch gleich noch ein Handtuch mit, weil damit kann man effektiv auch Plätze reservieren. Das ist auch dann nachhaltig so, wie man das halt so macht. Das sind einfach genau die gleichen Gepflogenheiten wie im All-Inclusive-Urlaub genau. Auf Mallorca. Ja. Wo das Handtuch zuerst liegt, der Platz ist dann reserviert. Und natürlich generell, wenn ihr als Erste den Raum betretet. Gut, dass ich Deutschlehrer werde. Ja. Im Seminar. Es ist immer cool, wenn ihr schon mal einen direkten Stuhlkreis aufbaut. Ja. Die Dozenten freuen sich dann immer. Hm. Also das ist schon eine gute Sache. Damit man halt schon auch beliebt auch. Ja, damit man gerade auch in den Seminaren am Montag oder am Dienstag direkt so ein bisschen Morgenkreis machen kann. Auch wenn das 16 Uhr ist, kann man auch nochmal einen Morgenkreis machen. Und dann können alle ein bisschen über ihr Wochenende berichten im Seminar. Das ist immer ein schöner Einstieg. Das finden auch die Dozenten. Da haben wir ganz oft positives Feedback bekommen. So kriegt man auch gut die ersten Stunden am Montag rum, so lernt man Morgenkreis sich, ja, so lernt man sich in dem Seminar auch viel, viel besser kennen, wenn man dann praktisch über seine Probleme, über sein Wochenende so erzählt. Das schweißt als Seminargruppe, schweißt das echt zusammen. Ja. So haben wir uns kennengelernt. So haben wir uns kennengelernt, ja. Weil, in einem Morgenkreis. Weil wir beide den Morgenkreis aufgebaut haben. Und dann, ja. Und wenn ihr in die Vorlesung geht, ist ganz wichtig, ihr dürft auf gar keinen Fall zu spät kommen. Denn wer zu spät kommt, kriegt erstmal einen Strich und muss einen Kuchen backen. Definitiv. Für alle. Alle Studierenden, die da sitzen. Und wenn du dreimal fehlst, dann musst du selbst eine Vorlesung halten. Und definitiv. Das ist kein Vergnügen. Ja, das sag da ich sind euch. Die, da stehen die Dozenten auch voll hinter uns. Also, das haben wir direkt von denen bekommen. Wir haben die vorhinein haben wir die gefragt, was die so für Tipps an Erstsemester haben. Und das mit dem Kuchen, das finden die gut. Ja. Und das erspart ihnen ja auch ein bisschen Arbeit, wenn die dann keine Vorlesung halten müssen, sondern ihr. Ihr könnt uns auch privat bei Facebook noch eine Nachricht schreiben, welcher Dozent welchen Kuchen am liebsten mag. Dann ja. Können wir das direkt ein bisschen besser kommunizieren. Genau. Und wenn ihr in der Vorlesung auf Toilette müsst, ganz wichtiger Punkt, immer fragen. Immer melden und fragen. Das ist nämlich total unhöflich, wenn man einfach das Seminar, den Vorlesung verlässt, ohne was zu sagen. Die Dozenten laufen dann auch mal manchmal hinterher und fragen, was ist los mit Ihnen, Entschuldigung, interessiert Sie das gar nicht, was wir hier machen? Nee. Außerdem wissen dann auch alle Bescheid, also wenn man direkt in der Mitte von so einer Reihe sitzt, dann ist das nicht so, will der jetzt etwa rauchen oder wo, sondern die wissen dann direkt, der muss auf Toilette, na gut, da stehe ich mal lieber auf, bevor hier noch ein Malheur passiert. Aber man kann diese peinliche Situation natürlich auch versuchen zu vermeiden, indem man einfach eine Windel trägt. Hast du das nicht auch im ersten Semester so gemacht? Ja. Damit du alles mitkriegst und alles mitschreiben kannst. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Ja, alles mitschreiben. Also entweder ihr holt euch so ein richtig dickes Notizbuch oder ein Diktiergerät. Und dann könnt ihr wirklich alles mitschreiben. Weil alles, was die Dozenten sagen, ist potenziell prüfungsrelevant. Auch wenn sie es nicht direkt so sagen. Das wird alles irgendwie wo verbaut und wenn man das dann mehrere Male durchliest, anhört, so vorm Schlafengehen auch manchmal noch, dann das prägt sich ein, das brennt sich ein. Genau, und das ist genauso, wenn die Dozenten zum Beispiel sagen, das und das Buch ist empfehlenswert oder zur nächsten Vorlesung stehen irgendwelche Texte bei Startupy online oder ihr findet die vorlesungsbegleitende Literatur im Semesterapparat. Ihr müsst das alles lesen. Ja. Wenn ihr das nicht lest, werdet ihr sofort exmatrikuliert. Das kriegen die mit. Da kann man auch so gut faken, wie man möchte. Dieses literarische Wissen, was man sich dadurch aneignet, das kann man nicht so richtig schauspielern. Da, ja. Man muss schon fundiertes Wissen haben, sonst kommst du nicht weiter. Ja. Aber man muss die Dinge nicht allein lesen. Man kann sich natürlich da auch so in Gruppen zusammenfinden, auch mal ein bisschen was vorlesen, so eine kleine Vorleserunde über Psychologie oder so. Was ich auch sehr empfehlen kann, Hörbücher. Die kann man dann nämlich direkt in die Playlist packen mit den Podcasts und das dann nacheinander hören. So im Wechsel hat man zwischendurch deswegen die große Pause. Zwischen den Hörbüchern kann man dann unseren Podcast hören. Das ist die Pause. Ja. Worauf ich eigentlich anspielen wollte, ist, dass ihr euch Lerngruppen suchen sollt. Am besten in den ersten Wochen, denn um es mit den Worten einer weisen Mathe-Dozentin zu sagen. Wenn ihr keine Lerngruppe habt, kriegt ihr alle Essstörungen. Die weise Mathe-Dozentin hat das natürlich in einer anderen Stimmlage gesagt. Nein, also das ist jetzt auch kein Scherz. Die Dozentin hat das wirklich gesagt. Sucht euch Lerngruppen, sucht euch Freunde, sonst kommen immer ganz viele ins Studienbüro, müssen zur psychologischen Beratung, weil sie Essstörungen kriegen. Das ist kein Scherz. Gerade auch im Wintersemester ist das wirklich kritisch, weil das ist dunkel draußen, das ist kalt, man hat so ein bisschen, man kommt morgens nicht aus dem Bett. Und wenn man dann Leute hat, die auf einen warten, dann ist das gleich ein ganz anderes Klima, dann denkt man sich so, oh geil, heute kann ich wieder ein bisschen Mathehausaufgaben machen, yay! Und vor allem in den ersten Semestern im Grundschulstudium machen die Mathehausaufgaben am meisten Spaß. Definitiv. Also da haben wir wirklich immer schöne Stündchen verbracht. Genau, so sieht das aus. Und deswegen, damit niemand unglücklich wird in den ersten Wochen, ganz ehrlich, ich empfehle euch, fahrt an den Wochenenden nicht immer nach Hause. Das ist echt gut, wenn man hier bleibt, hier mit Leuten was unternimmt. Deswegen geht auch zu den Einführungsveranstaltungen, geht zu der Ersti Rallye, geht zu Kneipentouren, was auch immer. In Clubs. Sucht euch Leute für den Anfang. Ja. Also häufig sind es tatsächlich die Leute, also zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute, die du am Anfang des Studiums triffst, mit denen hängst du dann die hast du dann manchmal lange an der Backe. Ja, ne, also ich meine, Felix, den wäre ich nicht mehr los. Also. Das ist praktisch wie Herpes. Ja, wie angewachsen, so ein bisschen. Ja. Ja, wir wollten eigentlich solche Witze nicht machen, aber jetzt haben wir es doch gemacht. Schade. Okay. Weiterhin. Ist es für Erstis wirklich überlebensnotwendig, dass sie in den Wochen eine Warnweste tragen? Warum? Warum das? Naja, also aus meiner Erfahrung, Erstis sind ein bisschen schreckhaft auch und die gucken immer so verwirrt in der Gegend rum, so wo ist der Raum und so war. Das ist alles neu für sie. Und das ist besser, wenn die älteren Studenten sie sehen im Gang, dann kann man ihnen noch schnell ausweichen, so und rennt sie nicht um. Und deshalb, das ist wie in Frankreich auf der Autobahn, oder? Ja, genau. Also für die Erstis gilt dasselbe, wie wenn man in Frankreich Auto fahren möchte. Man muss immer eine Warnweste und einen Alkoholtester dabei haben. Es gibt nämlich Vorlesungen, in denen muss man vorher einen Alkoholtest ablegen, ob man zurechnungsfähig ist. Und im Gang herrscht eine Maximalgeschwindigkeit von 130. Da muss man sich auch dran halten. Das gilt, in Deutschland gilt ein Tempolimit auf Universitätsflur tatsächlich. Auf dem Universitätsgelände. Ja. Ja. Genau. Wenn man natürlich so eine Warnweste anhat, dann steht man für was. Also dann hat man auch so ein bisschen Autorität manchmal, die man ausstrahlt. Und man ist für etwas zuständig. Und gerade diese Zuständigkeiten, die müssen in den ersten Wochen wirklich verteilt werden. Also, genau. Wenn ihr in ein Seminar reinkommt, solltet ihr sofort festlegen, wer ist Tafeldienst, wer ist Ordnungsdienst, wer ist für den Stuhlkreis verantwortlich. Und wer ist Blumendienst, ne? Blumengießen, ganz wichtig. Nicht Mülldienst. Mülldienst. Ja, Begrüßungsdienst. Klodienst, Kloputzdienst. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Begleiterdienst auch so. Wer bringt die Leute zum Auch noch Teedienst für den Dozenten. Oder Kaffeedienst. Kaffeekuchendienst. Ja, für die dann zu spät kommen. Die haben automatisch Kuchendienst. Ja. jede Woche. Für den Rest des Studiums. Ja. So, haben und wir dann jetzt. Kommen wir nochmal etwas konkreter auf das Thema Grundschulstudium in Rostock. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, finden viele unserer Veranstaltungen im wundervollen Lichtenhagen statt, in der Möllner Straße. Die Möllner Straße ist praktisch so wie Monaco, nur ohne die Häuser. Ja, es ist. Ich kann euch da ein paar Empfehlungen geben. Wenn ihr mit der Straßenbahn von der Parkstraße fahrt, dann müsst ihr bis Lüttenklein fahren und dann müsst ihr so ein... Man kommt mit der Straßenbahn von der Parkstraße, nicht der Lüttenklein. Mann, mit der S-Bahn, was auch immer. Mit der S-Bahn... Ja, das verwirrt die Essis nur. Dann Dann steigen die in die 6 und sind auf einmal in der Südstadt. Und dann kommen sie zu spät und haben Kuchen. Oder auf dem Friedhof. Also weiß ich nicht, was besser ist, Lüttenklein oder Friedhof. Das finde ich auch so geil, dass es hier eine Endstation gibt, die Neuer Friedhof heißt. Die fährt immer direkt in den Tod. Nee, also mit der S1, 2 und 3 kommt ihr praktisch fast direkt. Also das ist fußläufig, sind das dann nur noch 10, 15 Minuten. Bis je nachdem, wie das Wetter steht. Bis ihr in der Möllner Straße im Grundschulpädagogik-Gebäude seid. Bei dem Weg dahin, der ist ein bisschen gefährlich, sagen wir mal. Ja. Also im Winter sollte man möglichst Skier tragen. Als Fußgänger braucht man da schon Allradantrieb. Genau. Und man sollte im Winter Skier mitnehmen, besten noch einen Schlitten und generell festes Schuhwerk tragen. Ganz ehrlich, dieser Weg, der fließt manchmal weg. Manchmal brauchst du auch ein Boot, um darüber zu kommen. Und ganz gefährlich Vielleicht sollten das Traditionsschiff aus dem Igerpark dahin verlegen. da, also als Fähre. Das vielleicht ein bisschen besser. Du weißt schon, dass das Traditionsschiff so lang ist wie der Weg. Das stell die da einfach so hin als Brücke. Vielleicht nutzen wir das Traditionsschiff zukünftig als neues Seminargebäude. Weißt du? Ja, aber das Traditionsschiff soll doch jetzt gar nicht verlegt werden. Zumindest nach der Volksabstimmung. Okay, haben wir politische Themen abgehakt. Genau. Wie gesagt, also Shia habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt. Ja. Wenn ihr müsst auf dem Weg dahin die Stadtautobahn überqueren, also die Ausfahrten. Ja, die stimmt, doch. Ja, ja, die Ausfahrten muss man überqueren. Deswegen empfehle ich euch, gut sichtbare Kleidung zu tragen. Warnwesten, da kommen die Warnwesten wieder zum Einsatz. Genau. Was ziehe ich an, damit man mich gut sehen kann? In den ersten Wochen stehen da auch manchmal Studentenlotsen. Die haben dann so eine Kelle in der Hand und wenn man dann als Erst die praktisch die Straße überqueren will, stellen die sich so breitarmig in die Auffahrt und winken die Erstis so über die Auffahrt. Ja, das haben wir auch mal gemacht, ja. Bis wir angefahren wurden. Kritische Sache. Möchte ich jetzt noch nicht drüber reden. Achso, ein paar Sachen noch. Ich habe mal auf Jodel, holt euch alle die Jodel-App, geguckt, was da so zum Thema Erstis steht. Und da stand zum Beispiel eine Frage von einem Erstsemester, Johannes, der war 17, der hat gefragt, ob man zwischen den Vorlesungen das Unigelände verlassen darf. Nein, bloß nicht. Nein, da ist ein sehr gefährlich. Da kann man auch direkt exmatrikuliert werden. Man kann so der Stadt verwiesen werden. Ist auch so. Also bis zum fünften Semester herrscht tatsächlich Unigeländepflicht. Also man darf da wirklich erst nach Seminarende auch das Unigelände verlassen. Weil das ist so versicherungstechnisch, ist das da ganz schwierig, wenn die Erstis da zwischendurch mal irgendwie zum Netto oder zu Rewe gehen. Da müsst ihr echt aufpassen. Also es gibt ja auch Dozenten, die da Pausenaufsicht führen. Ja. Und uns. Als Pausenaufsicht. Und uns als Pausenaufsicht. Wir haben ja jetzt auch T-Shirts, wo drauf steht Pausenaufsicht. Aha. Mhm. Werden wir auch zur Lehramtsparty und zur Ersti-Partys tragen, selbstverständlich. Ja. Dann könnt ihr Fotos mit uns machen und sagen, hey, ich kenne die Pausenaufsicht. Ja. Du hast mich gerade voll erwartungsvoll angeguckt. Jetzt kommt ja, ich habe gedacht, jetzt kommt noch was von dir. Ja, jetzt habt noch was. Okay. Und zwar... Es ist eine ganz wichtige Tradition, habe ich auch auf Jodel gelesen. Am ersten Unitag stellen sich alle Erstis vor den Audimax und verteilen Kugelschreiber an die höheren Semester. Ja. Das kommt immer sehr gut. Und merkt euch ein wichtiger Spot, important Spot in Rostock. Unibibliothek Südstadt, 4. Stock. Ich sage euch, da gibt es Freibier. Ohne VIP-Lounge. Ja. Dienstags 22 bis 23 Uhr, Freibier in der Südstadt-Bibo. Geht da hin, das ist echt geil. Stock. Kann ich euch echt empfehlen. Da sind auch schon ein paar heikle Dinge gelaufen, muss ich sagen. Also, Ja, generell, für den Seminaralltag ist es für die Erstis wichtig, dass sie sich ein Hausaufgabenheft bzw. ein Lerntagebuch anlegen. Denn dieses gesammelte Wissen, was ihr habt, das muss man so ein bisschen zusammengefasst strukturieren. Auch strukturieren. Man muss es aufschreiben, man muss gucken, oh, was habe ich heute gemacht? So ein bisschen im Seminar gucken, oh, da haben wir über Schreibschrift geredet. Schreibschrift gelernt. und das hilft euch tatsächlich auch. Mache ich auch so ein bisschen, wenn ich Lust habe. Genau, kann man machen und in euer Tagebuch könnt ihr euch dann immer schöne Sachen einkleben, so zum Beispiel Aufkleber von irgendwelchen Veranstaltungen oder Handynummern von Leuten aus dem Club. Genau, wenn ihr vom Dozenten, wenn ihr so ein Fleißbienchen bekommt, das kommt da auch alles rein. Genau. Ja. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr feiern gehen wollt, Freundebuch mitnehmen. Mhm. Also bei mir hat es sich ausgezahlt. Ich habe mal mein Freundebuch mit in den Club genommen und habe direkt 10 neue Körbe bekommen. Nein. Nein, direkt 10 neue Leute kennengelernt und das war ziemlich lustig, weil die Idee gut fanden und ich habe das Freundebuch immer noch und vielleicht nehme ich es auch einfach nächstes Mal wieder mit und dann lasse ich da ein paar Leute eintragen. Mhm. So, kann man machen. Ja, weiß ich nicht. Hast du noch was auf... Ja, ich habe noch was auf meinem Zettel. Oh. Ich habe gerade es gefunden. Haben wir mal Glück gehabt. Wir kriegen die Zeit rum. Ja, hoffentlich. Eine Sache, ich möchte euch kurz einer Illusion berauben, und zwar, falls ihr die überhaupt hattet. Glaubt mir, ihr werdet sehr viele Sachen lernen in eurem Studium, die ihr nicht mehr braucht danach, die ihr für die Klausuren braucht, und dann fragt euch danach keiner mehr. Es gibt natürlich auch viele Sachen, die man braucht, Aber ihr müsst euch jetzt echt keinen Stress machen, dass ihr alles, da, alles, warte, alles auswendig wir machen lernt. Jetzt mal, oh, das ist eine gute Idee. Wir werfen uns jetzt Keywords gegenseitig zu, die wir, die ganz prägnant sind. Also ich fange mit einem Wort an, dann musst du eins nennen, was wirklich ganz wichtig ist. Oder so Namen von Pädagogen. Oder schneiden wir das raus? Wir schneiden das raus. Ich glaube, das ist eine scheiß Idee. Na gut. Das war jetzt zu spontan. Okay, ja. Also ich hätte, wir wollten noch unsere Playlist ansprechen. Ja, das können wir, denke ich, gegen Ende machen. Vielleicht können wir noch ein bisschen erzählen, wie das bei uns war. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Als erstes, 10 Minuten haben wir noch. Ach so, ich sehe nicht, wo die Uhr da ist. Da ganz rechts, das Kleine, was sich bewegt. Ach, das ist die Uhr? Ja, das ist die Uhr. Ach so, okay, ja, also, Kiddas, 20 Minuten sind rum. Die Pause ist noch nicht zu Ende. Deshalb, alle, die jetzt schon rein wollten, nee. Da stehen wir mit praller Brust vor der Tür und lassen euch nicht rein. Denn ihr wisst, bei Pause muss man draußen bleiben. Ja, ich finde, wir können noch ein bisschen was erzählen, wie es war, als wir Erstis waren. Ich meine, das ist ja schon Jahrzehnte her. Ja, damals 1974, als ich in meiner Schlaghose in die Uni kam, da haben wir erstmal vom Audimax, wir haben so Kreise gebildet. Ja. Uns alle Ewigkeiten unterhalten, miteinander kommuniziert und auch irgendwie, alle waren übertrieben nett, fand ich. Alle haben sich auch an den Händen die ganze Zeit gehalten. Wildfremde Menschen haben sich umarmt, geküsst. Ja. Das war unglaublich. Nee, ganz ehrlich, also die sind wirklich übertrieben höflich. Ich habe das jetzt auch in der Hausarbeit tatsächlich wirklich verarbeitet. Das, zum ersten Mal verarbeitet, diese Erfahrung, weil es einfach, also da ist zum Thema, wie bilden sich Gruppen, und am Anfang wird eher positives Sozialverhalten so gezeigt, bis sich das dann... bis man dann auch mal die Schatten zeigen. Bis sich die Schatten zeigen. Ja. Und da habe ich halt dieses Beispiel angeführt, weil es echt krass ist, die sind am Anfang alle so nett, also ich kann euch nur empfehlen, auch so nett zu sein, denn wenn du da irgendwie ein bisschen negativ auffällst, dann bist du halt echt erstmal raus. Mal also, jetzt auch so genereller Tipp, erstmal richtig scheiß freundlich sein, die Leute an sich binden und dann kannst du kannst du sie alle wieder rauskicken. Ja, aber ich muss sagen, bei unserem Studiengang sind doch eigentlich die meisten auch wirklich auch so nett. Zu uns. Zu uns, zu uns, ja. Manche machen sich ein bisschen über uns lustig. Ja. Vor allem die Dozenten. Vor allem die Dozenten machen sich regelmäßig über uns lustig, beleidigen uns auch, aber nur im Scherz. Viele haben sich auch tatsächlich gefragt, wieso da jetzt zwei Typen mit Warnweste in die Seminare kommen, aber wir haben es euch ja gesagt, ne? Ist eigentlich Pflicht für alle. Warnwestenpflicht. Es gibt die Warnwestenpflicht für alle. Was haben wir noch in der ersten Uniwoche gemacht? Wir waren auf einer Ersti-Rallye. Oh, Ersti-Rallye. Die Grundschulpädagogik wird voraussichtlich, ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen, aber es ist in Planung, eine Ersti-Rallye mit den Grundschulpädagogen durchzuführen. Und ich komme auch mit. Yay! Und vielleicht kommt Nils auch mit. Weiß ich nicht, das ist ja nächste Woche, da habe ich eigentlich noch Praktikum, ne? Ja, dann wird das schwierig. Ja, aber ich das komm ist ja mit. Auch vormittags und während der Schulzeit saufen ist halt so ein bisschen... Kann man machen, muss man aber nicht. Ist auch, ja, auch generell Alkoholverbot auf dem Unigelände. Für Erstis. Aber nur für Erstis. Als sei denn, du hast einen Mutti-Zettel, dann ist es okay. Dann darfst du. Dann darfst du auch länger als 12 auf dem Unigelände bleiben. Ja. Okay, vielleicht noch ein paar sachdienliche Hinweise. Natürlich, geht überall hin zu diesen Veranstaltungen am Anfang. Ja, genau. Wir können ja noch mal ein bisschen den Veranstaltungskalender preisen. Ach so, ja, die Partys am Anfang. Ja, also, wie gesagt, nächste Woche Donnerstag ist im LT-Club in Rostock ist Erstsemester-Party. Ich glaube, dass im Studentenkeller, da ist am 28. Oktober, ist da Semestereinstand. Dann gibt es natürlich noch den ST-Club, nicht zu vernachlässigen, hat ein charmantes Flair. Hat vor allem, finde ich, immer gute Musik. Kann man, es ist nicht so die Mainstream, also doch. Es ist schon Mainstream, aber es ist irgendwie, es ist auch noch ab und zu mal ein bisschen Rock dabei. Das gefällt mir immer ganz gut. Und wenn ihr mal eine richtig gute Party haben wollt, dann geht in Lütten Klein in den, wie heißt das, Live-Club? Okay, nein, das war ein Scherz. Das ist eher nicht so für Studenten geeignet, glaube ich. Am 6. Oktober ist im ST der Semestereinstand. Also, da habt ihr praktisch, die nächste Woche ist gefüllt von Partys, ne? Nehmt euch nichts vor, damit ihr viel, viel Zeit zum Ausnüchtern habt. Und dann könnt ihr praktisch bis 13, 14 Uhr schlafen und dann geht's bis 3, 4, 5 in der Nacht. Und boah, ich freue mich gerade so sehr, dass ich nächste Woche nichts tun muss. Ich freue mich auch so sehr, dass ich nächste Woche Praktikum habe. Tja, das wird schwierig bei dir. Ja, nee, ich nehme mich da ein bisschen zurück, aber auch nur diese Woche, also nächste Woche. Dann danach geht das. Wichtiger Termin, ich glaube auch die Lärmsparty, zu der wir natürlich gehen werden, das ist praktisch auch Pflichtveranstaltung für alle Lehramtsstudenten. Alle Lehramtsstudenten. Wer nicht kommt, kriegt einen Strich. Die findet auch im LT-Club statt. Die ist, soweit ich weiß, am... Die steht noch gar nicht fest. Gut. Ja, guter Beitrag von Nils soweit. Definitiv. Aber behaltet es im Hinterkopf. Die Lehramtspartys, legendär. Die letzte, das war eine feuchtfröhliche Party. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat nämlich, das war eines der krassen Sommergewitter in diesem Jahr. Und der LT-Club ist wirklich untergegangen. Ja. Die Leute haben aber Im Regen getanzt. Das war krass, der Nachtbus ist nicht mehr weitergekommen an der Parkstraße, weil einfach da die Eisenbahnunterführung komplett mit Wasser gestaut war. Wir hätten ein U-Boot gebraucht. Das war eine krasse Geschichte. War eine richtig lustige Party auf jeden Fall. Definitiv. Medizinerpartys sind auch geil, Spovi-Partys sind auch geil. Aber ja, wie heißt Lärmtern? Wir müssen natürlich sagen. Vielleicht laden wir auch mal zu einer Podcast-Hausparty ein. Können wir vielleicht auch mal machen. Dafür bräuchten wir nur noch ein Haus. Aber generell kann man das ja mal anvisieren. Ich meine, ihr wisst, uns geht es hier primär ums Geld. Ja. Und das wollen wir natürlich auch. Und um auch Likes. Was? Und um Likes. Und um Likes. Ja, wir sind ein bisschen... Muss ich aber tatsächlich sagen, also... Wir haben uns jeden Morgen die neue View-Zahl, die Aufrufzahl geschickt von unserem Podcast. In dem Sinne können wir auch gleich nochmal sagen, danke Leute. Also ich meine, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich 160 Leute unserem Podcast geben. Ich meine, wir labern da ja prinzipiell... Ein bisschen viel Kacke. Ist ein bisschen, aber das ist echt cool. Ja, und wir freuen uns auch über das Feedback, was wir bekommen haben, weil das sehr konstruktiv war. Wir haben halt auch einige Sachen gehört, dass wir zum Beispiel zu oft sagen. Wahrscheinlich haben wir es diese Folge wieder gemacht. Das Wort der letzten Woche von mir war auf jeden Fall praktisch. Hört euch den Podcast einfach normal an von letzter Woche. Dann werdet ihr das immer feststellen. Also ich habe, glaube ich, 20, 30 Mal praktisch in diesem Podcast gesagt. Da Verbesserungsbedarf, würde ich sagen. Habe ich mir auch schon in mein Lerntagebuch geschrieben. In dein Lerntagebuch, das ist auch schön. Ja. Ja, gut. Vielen Dank. Wir wollen noch auf unsere Playlist aufmerksam machen. Genau. Wir werden die bei Facebook verlinken. Ja, ist auch auf Tumblr verlinkt. Da gibt es so ein kleines Spotify-Symbol, da klickt ihr drauf und dann das kann es mit unserer Playlist. Die Mandala Power Playlist. Ja. Mit einem schönen Mandala als Symbol. Das hat Nils Design, gefällt mir sehr gut. Kann es gleich losgehen. Da sind zum Beispiel so schöne Lieder drin wie Fick die Uni und der Antilopengang. Ja. Oder andere Songs, die euch ein bisschen runterbringen. Die euch ein bisschen runterbringen oder die ihr auch zum Vorglühen hören könnt. Ja. Die haben wir extra für euch zusammengestellt. Genau. Wir versuchen da so jede Woche immer mal 2, 3 neue Tracks reinzubringen, damit ihr ordentlich Futter habt, damit ihr auch mal kompliziertere Mandalas ausmalen könnt, weil das dauert ja prinzipiell auch ein bisschen länger dann. Und, ganz wichtig, ein Lied dazu, eine kleine Anmerkung. Wir haben das Lied Putz It von Herrn H. reingestellt. Ja. Auf Empfehlung von Kati. Mhm. Das ist ein sehr cooles Lied über das Thema Zähneputzen. das ist jetzt wieder Grundschullehrer-Style. Genau. Das haben Nils und ich immer im Urlaub gehört, wenn wir Zähne geputzt haben. Genau. Ja, und, ich höre den Pausengong. Da ist er. Aber ich habe noch ein Lied für euch von Jodel. Ich habe heute einen richtig schönen Text gelesen auf Jodel. Also, wenn wir zensieren müssen, dann wahrscheinlich jetzt. Jetzt hört das nämlich auf mit FSK 18. Genau. Ich versuche es mal vorzusehen. Alle Erstis, die jünger sind als 18, schalten jetzt ab. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe, Sex und Zärtlichkeit und wirf die ganzen Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist, treib's überall, wo's üblich ist und tu's ganz egal an welchem Ort. Ciao! Tschüss!